ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. 100 Hörspiele aus 100 Jahren Hörspielgeschichte kommen in eure Ohren und wir haben die Ehre, sie dorthin bringen zu dürfen. Ja, mein Name ist Jörg Albrecht. Schön. Und ich bin Nora Gomringer, eine Texttransporteurin sozusagen. Ja, und es ist auch viel Text in dem Stück, das du jetzt hier hast. Ja. Wir haben es zu tun mit einem transmedialen Varieté. Und zwar heißt das Stück Der sich langsam wirklich etwas seltsam entwickelnde Kongress der Thanatologen 2013. Erstsendung beim NDR 2020. Ist von Niesmaume Stockmann, Charlotte Simon und Toben Piel. Le Truc. Technische Realisation, die muss man wirklich auch da mal nennen. Mhm. Sebastian Löffler, weil es ein großes Stück ist mit vielen Stimmen und fast auch ein bisschen an Schlingensiefer erinnert. Vielleicht kommen wir da noch dran und drauf. Was passiert? In 13 Akte gegliedert werden wir Teil und Zuhörer und Bystander und Zeugen eines Thanatologenkongresses. Das ist eine ganz beredte, lebendige und überdrehte und trotzdem auch sehr kontrollierte Satire einer wissenschaftlichen Kongresssituation, so wie man sie sich wahrscheinlich auch vorstellt, wenn man so gar nichts damit zu tun hat mit der Welt der Akademie. Aber wenn man ein bisschen da reingeschnuppert hat, kann man sich das alles sehr gut vorstellen und genießt es als Farce. Ja. Denn was passiert ist, man hört also diese ganz verschiedenen Stimmen. Vom Assistenten, der da hingeht, von der jungen Doktorandin aufgeregt und hier und oder eben auch sehr viel Missgunst und viel Geschnatter und viel Geflüster. Und dann natürlich bei Thanatologen gibt es auch jemanden, dem man so Nekrophilie nachsagt und so. Haarsträubend und sehr lustig. Und dann wird der heiß erwartete, ja, die Koryphäe, wird erwartet. Ja. Professor natürlich, Professor, Doktor und so, Sebastor Schmalzhausen. Und allein der Name ist natürlich so, dass man, wenn man den schnell sagt, schnell zu Schmalzhausen verkommen lässt. Aber genau das geht nicht. Hat dann auch seine erste Ansprache und just als es dann zum Höhepunkt seiner Selbstvorstellung kommt, wird er erschossen. Und auf einmal sind wir in einer Situation, die so ein Whodunit wird. Ja. Wir sind in einem Krimi. Die Spurensuche. Und dann bieten sich auch gleich mehrere detektivisch an. Also wir haben dann wirklich einen, der die Detektivrolle übernimmt und die Reaktion der anderen darauf eben sind dann auch wieder alle drin. Und wir erleben aber auch dieses Afterlife, also eine Situation. Sebastor Schmalzhausen ist auf einmal dann auch zu hören als Stimme im Jenseits, der da wie in einer Art Warteraum-Szenario angekommen ist. Eine ganz andere Art des Gerichts als bei Lucullus zum Beispiel. Ja, bei dem Brecht-Stück, genau, das wir hier auch besprechen. Sondern wir haben es hier mit einer quasi Rezeptionsstimme zu tun, die sagt so, ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob sie das auch verdient haben, hier zu sein und so. Also fast eine Art Puck, aber aus einem Shakespeare-Stück, die mit ihm Scherze macht. Und also da haben wir diese Variante und sind dann aber wieder katapultiert in diese Turnhalle, die schnöder nicht sein könnte und fragen uns mit allen anderen, wie das sein konnte. Wer hat hier erschossen? Und dann macht es wieder eine Volte, dieses Stück, und dreht sich um und wir wissen, wir sind in einer großen Illusion gelandet von dem Illusionskünstler. Jetzt. Aber was natürlich auch ein Clou ist, ist, dass da die ganzen Menschen zusammenkommen, die sich eben mit Thanatologie, also der Wissenschaft des Todes, beschäftigen und aber mit dem Tod dieses Professors eigentlich nicht so richtig umgehen können oder sich zumindest dann entweder gleich abstrakt theoretisch damit beschäftigen oder eben wie er selbst im Jenseits mit dem Leben nochmal auseinandersetzen müssen. Also das Ganze ist ziemlich quirlig produziert, kann man sagen. Also du hast ja schon das Stimmengewirr genannt. Auch Songs, also es arbeitet einfach auch mit Musik, also ich immer so 80s-Synthie-Songs, die mit sehr schönen Lyrics, finde ich, da reingehen. Also mich hat es wirklich auch an diese Schlingensiefschen Großabende erinnert, wobei ich dachte, Schlingensief setzt auf ein chaotisches Konzept. Im Gegensatz hier haben wir aber ein quasi künstlich dramaturgisch fein austariertes Chaos. Kontrolliert, hast du ja schon gesagt, genau. So würde ich es auch sagen. Viel Vergnügen, wenn ihr jetzt reinhört in die 13 Akte des